Wisst Bescheid. Am Ende hat das alles keinen Wert. Alles Geld. All die Glocke. Was denkst du, was du mitnimmst, wenn du stirbst? Ey, nix. Ich sag dir, wie es ist. Wie es ist. Was denkst du, was du mitnimmst, wenn du stirbst? Ey, nix. Ich sag dir, wie es ist. Ich sag dir, wie es ist. Was denkst du, was du mitnimmst, wenn du stirbst? Wenn ich spende, ja. Sie ist sweet, so wie Pancakes. Eine Mio Instagram Fanpage, ey. Gib mir Chicken und Waffeln, ja. Trinke Lean, ja. Kein Rubby Bubble, ja. Fahre in einem Testarossa. Fliege auf nem Besen, kein Harry Potter, ey. Ich hab mehr Schuhe als Footlocker. Nobel Restaurant, so als wär ich Foodblogger. Gott sei Dank, geht es uns am nächsten. Was nimmst du mit? Was nimmst du mit? Was denkst du, was du mitnimmst, wenn du stirbst? Nix, ich sag dir, wie es ist. Was denkst du, was du mitnimmst, wenn du stirbst? Nix, ich sag dir, wie es ist. Ich sag dir, wie es ist. Was denkst du, was du mitnimmst, wenn du stirbst? Schätzt jeden Tag, wo ihr gesund aufwacht, ja. Wo ihr euren Vater, eure Mama umarmen könnt, ja. Schätzt diese Tage. Ey, ja. Ey, Amsterdam, chille in nem Hausboot, ja.